Erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an Konkret, dass Sie überhaupt das möglich gemacht haben, dass das Buch erschienen ist. Ich war sehr froh und auch sehr stolz, als ich das gesehen habe, dass ich auch mein Buch im Konkret Verlag haben darf. Und ich möchte ganz kurz was zu dem Ablauf des Abends sagen. Also wie Alvaro schon gesagt hat, werde ich nicht aus dem Buch vorlesen, sondern ich habe mir nochmal was Neues ausgedacht. Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich in der Arbeitsweise vielleicht nicht so systematisch bin, wie sich's mancher wünschen würde. Ich arbeite zwar sehr systematisch, wenn ich Wissenschaft mache. Das wende ich aber jetzt nicht eins zu eins auf das an, was ich hier so gemacht habe. Schreiben und diskutieren mache ich eh schon lange nicht mehr. Deswegen... Ich lese halt manchmal Zeitungen und dann fallen mir so Sachen auf oder das Internet und dann schreibe ich so auf, was mir dazu einfällt. Die Zeit, wo ich wirklich ernsthaft politisch diskutiert habe, ist schon sehr, sehr lange her, weil ich bin ja jetzt auch schon etwas älter. Und da gab es früher das Sprichwort, feministischer Sozialismus ist, wenn man auf doppelt so viele Veranstaltungen muss, also man muss doppelt so viel Arbeit leisten. Das gilt auch immer in der Wissenschaft, da geht es mir auch so, weil ich in Bonn jetzt die einzige Frau bin in der Chemie, soll ich immer bei allen Gremien dabei sein und das ist sehr, sehr anstrengend. Also aus dem Grund habe ich einen Text vorbereitet, der geht so ungefähr eine Stunde, ein bisschen länger vielleicht. Und wir haben dann mit Alvaro vereinbart, dass ich hinterher noch da bin, falls jemand was mit mir besprechen möchte oder so. Ich würde es aber dann lieber gerne beim Getränk machen oder so. Ich bin auf jeden Fall da und jeder kann mit mir reden. Gut, dann fange ich mal an mit meinem Text, den ich vorbereitet habe. Also ich werde nicht aus dem Büchlein vorlesen, das haben wir gerade gesagt. Dafür muss man ja nicht herkommen. Das kann man sich kaufen und selber lesen. Aber seit das Büchlein erschienen ist, ging es bei mir natürlich weiter mit den Themen des Büchlein. Ich mach's mal so. Wenn ich zu leise bin, einfach sagen. Also seit das Büchlein erschienen ist, ging es bei mir natürlich weiter mit den Themen des Büchleins. Leute haben darauf reagiert, selbstverständlich. Oder ich selber habe es nochmal durchgeblättert und gemerkt, oh, das hier würde ich jetzt gerne doch präzisieren. Oder hier fällt ein hilfreicher Kontext. Oder das ist aber ungeschickt gesagt und sogar diese Sache hätte noch da noch reingehört. Und deswegen habe ich einen neuen Text geschrieben und den lese ich jetzt vor. Es geht heute Abend nicht immer direkt, aber in meinem ganzen Beitrag zumindest indirekt um eine besonders blöde Variante des idiotischen Spiels, das wird man doch nochmal sagen dürfen. Zuerst erkläre ich mal das Spiel, das wird man doch nochmal sagen dürfen, für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Also nicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, denn alle kennen es, weil es alle mitspielen müssen, die in diesem Land und im reichen Westen und Norden überhaupt leben. Aber viele merken das nicht, dass sie dieses Spiel mitspielen und die möchte ich natürlich ganz besonders begrüßen. Ich weiß nämlich, wie das ist. Ich merke es oft selber auch nicht, wenn ich dieses idiotische Spiel spiele. Das Spiel, man wird es doch noch mal sagen dürfen, geht so. Irgendwelche Leute sind an der Macht, das können Weiße sein, Männer, Muskelprotze, Technokraten, der Ältestenrat, die Aktionäre oder deine Mutter und ihre Lieblingskinder. Hauptsache, du gehörst nicht dazu, die Lieblingskinder sind immer die anderen. Dass diese Leute jeweils an der Macht sind, sieht man daran, dass sie bestimmen, wer wo reingeholt und eingesperrt und wer wo rausgeworfen und ausgesperrt wird, wer wen ausnutzen darf und wer wen unterdrücken darf. Sie machen es gar nicht immer selber, es reicht schon, wenn sie, wie gesagt, bestimmen können, wer das mit wem macht. Die effektivste Methode, die Macht einer Minderheit über eine Mehrheit, ja sogar über alle anderen zu stabilisieren, heißt Teile und Herrsche oder auf Westernenglisch Let's you and him fight. Mindestens vier Mittel wendet die Macht zu diesem Zweck eigentlich immer an. Gewalt, Hetze, Verblödung und Verwirrung. Die bürgerliche Macht, die wir heute haben und die gerade schon mindestens 100 Jahre lang unter aufsehenerregenden Explosionen vor sich hin verfault, ist in Europa etabliert worden mit organisierter, erfolgreicher, schließlich revolutionärer Gewalt. Diese Gewalt richtet sich gegen die Gewalt der Feudalherren und gegen die Verblödung und Verwirrung, die von deren Kirchen ausging. Man hatte da auf Seiten der Bürgerlichen über etwa 200 Jahre so eine kleine Tradition entwickelt gegen diese Verblödung und Verwirrung. Diese Tradition nannte sich Aufklärung. Man war stolz drauf im ganzen bürgerlichen 19. Jahrhundert. Man stand für humanistische Bildung und Naturerkenntnis, für Breitenbildung gegen Verblödung und Verwirrung und Kirche. Dabei fiel dann auch jede Menge technischer Nachwuchs an und wenn die Leute begabt waren, durften es auch mal Proletarierkinder sein oder Leute mit nicht ganz besonders angesehenen Religionen, Herkunftsländern, echten und fantasierten biologischen Merkmalen und ab und zu daher sogar Frauen. Berühmt ist ja der Satz des großen Mathematikers David Hilbert, der sagte, als die Jungs gegen die Kollegin Emmy Noether stänkerten, weil sie meinten, es könne doch keine Frau in einer exakten Wissenschaft Karriere machen. Meine Herren, sagte Hilbert dagegen, eine Fakultät ist keine Badeanstalt. Er meinte damit, das Geschlecht hat vielleicht da, wo die Körper sortiert werden müssen, damit kein Unglück passiert, eine Funktion als Kriterium der Entscheidung darüber, wer wohin darf, aber doch nicht bei der Bildung. Das ist lange her. Inzwischen hat das, was einmal Großbürgertum hieß, also die gesellschaftliche Gruppe, die sich zusammensetzt aus denjenigen, die Kapital besitzen und damit Medien finanzieren, eine eigene Methode der Verblödung und Verwirrung gefunden, die viel wirksamer ist als die paar Kirchenveranstaltungen im Mittelalter. Doris Achelwilm, eine Politikerin aus Bremen, hat, wie man mir berichtet, für diese neue Form der Verblödung und Verwirrung einen tollen Namen erfunden. Sie nennt diese Form das Gefasel. Das Gefasel heißt an der Uni Theorie oder Wissenschaft. Es heißt in der Zeitung Debatte oder Diskussion. Es heißt im Fernsehen Talkshow und im Internetforum. Als Politik aber heißt es Demokratie. Damit sind dann tobende Kleinbürger gemeint. Zum Gefasel gehören verschiedene Spiele, die alle mitspielen sollen. Eines der idiotischsten dieser Spiele, ich habe es schon erwähnt, heißt, das wird man doch nochmal sagen dürfen. Das Spiel, das wird man doch nochmal sagen dürfen, geht so. Erstens, die Macht setzt irgendeine Form der Erniedrigung durch, etwa die nach Lohngruppen. Gebt den Frauen weniger Geld und dann begleitend, gebt den Frauen weniger Gehör. Nach einer Weile ist das durchgesetzt, dann wird der Gewaltaufwand zweitens wieder reduziert, weil er teuer ist. Die Reduzierung der Gewalt wird drittens als Fortschritt gefeiert. Bestes Beispiel für die drei Schritte, die Abschaffung der Sklaverei durch den Kapitalismus. Wir peitschen nicht mehr, wir entlassen und schmeißen aus der Wohnung. Vorteil, wenn wir keine Aufträge, keine Baumwollkunden haben, müssen wir den Sklaven und die Sklavin trotzdem ernähren. Das ist viel zu teuer. Die Arbeiterinnen und den Arbeiter dagegen können wir feuern. Dann verkommen und verrecken sie irgendwo im Dunkeln. Hurra, Fortschritt. Wir sind ja so human. Aber dieser Fortschritt ist einer auf Rückruf, on hold. Wenn die Gewalt nämlich wieder gebraucht wird, reden sofort, viertens welche davon, der vorhin erwähnte Fortschritt sei für die freie Entfaltung, für das freie Spiel der Kräfte ein Gefängnis, ein Zwang. Dieser Fortschritt, das sei die Macht, das sei eine Erziehungsdiktatur, die Schulpflicht, die Krankenversicherung, dass das alles für alle gilt, diese gleichen Rechte, auch für die, die früher Sklaven waren, das sei doch Gleichmacherei und man müsse oppositionell dagegen Mut beweisen. Diese Irren sagen dann, damit man glaubt, dass sie in der Opposition sind, andauernd, dass man das, was sie sagen, doch nochmal wird sagen dürfen. Her mit der Peitsche, die Arbeiterinnen und Arbeiter sind zu frech geworden. Es wäre besser, sie würden wieder Sklavinnen und Sklaven. Das wird man doch nochmal sagen dürfen. Jetzt rede ich nicht mehr vom Arbeiten. Jetzt rede ich vom Feminismus und davon, wie man neuerdings gegen diesen Feminismus das Spiel spielt. Das wird man doch nochmal sagen dürfen. Ich kann mir allerdings Interessanteres vorstellen, als auf dieser Ebene der Rede mit solchen Verallgemeinerungen hantieren zu müssen. Der Feminismus. Shulamit Firestone und Judith Butler und Alice Schwarzer zum Beispiel, die alle unter dieses Wort fallen sollen, haben in der Realität ja nicht viel mehr gemeinsam als Friedrich Engels, Rudi Dutschke und Til Schweiger. Aber trotzdem sind sie bei allen, die sich da derzeit mit, das wird man doch mal noch sagen dürfen, melden, miteinander der Feminismus. Der sei nämlich, sagen sie, durchgesetzt, alles überall voller gerechter Sprache, demnächst Quote im Vorstand, Kitas für die Killer von der Bundeswehr und so weiter. Gelegentlich hört man als schwache Widerrede gegen diese Sprüche: Na, diese Durchsetzung ist aber nur in den Medien passiert. In Wirklichkeit ist es nicht so. Nur in den Medien gäbe es den Sieg des Feminismus, in der Wirklichkeit nicht. Das ist falsch. Es ist weder in den Medien noch in der Wirklichkeit so, dass man die Probleme nicht mehr hätte, gegen die das angezettelt wurde, was sie Feminismus nennen. Würde ich mich marxistisch ausdrücken, könnte ich statt von Wirklichkeit und Medien auch von Basis und Überbau reden. Das sind nette, alte, griffige Abkürzungen, die man natürlich nicht absolut setzen darf, nicht ontologisieren, nicht zum Fetisch machen. Wie alles im Marxismus sind die Übergänge, solange er funktioniert, beweglich und dialektisch aufzufassen. Als grobe Orientierung lässt sich sagen, Basis, das ist, um mit Robert Gernhardt zu reden, die Grundlage des Fundaments, und Überbau, das ist wieder, mit Robert Gernhardt, eher die Ebene der Diskussion, bei der täglich überall tausendmal die Forderung erhoben wird, also entweder konsequent oder inkonsequent, aber nicht dieses ewige Hin und Her, das Gefasel eben. Würde ich marxistisch fortfahren, könnte ich sagen, je nachdem, was für einen Stand der Produktivkräfte eine Gesellschaft hat, variiert die relative Wichtigkeit und öffentliche Sichtbarkeit von Basisphänomenen einerseits und Überbauphänomenen andererseits. Hä? Okay, langsamer. Ein niedriger Stand der Produktivkräfte, das heißt klapprige und primitive Technik, schlechte Transportmittel, keine oder dreckige Fabriken, in denen viele Frauen und Kinder sehr lange arbeiten, viele Kleingewerbetreibende, das, so ein niedriger Stand, führt dazu, dass die Leute sehr viel über ihre Transportmittel, Fabriken, ihre schlimme Arbeit reden und wenig über neue, coole Fernsehserien oder Clubabende. Basis heißt einfach, die Leute stellen irgendetwas her, sie wohnen irgendwie, sie essen irgendwas. Überbau heißt, sie schauen coole Fernsehserien, erleben super Clubabende und designen ihre T-Shirts selber. Wie gesagt, diese beiden Seiten sind miteinander dialektisch vermittelt. Man kann nicht nur Ebene Basis, Lebensmittel essen und in Wohnungen leben, einerseits, oder Ebene Überbau, Bücher lesen und Fernsehserien gucken, andererseits, sondern es gilt, je reicher eine Gesellschaft ist, je höher der Stand der Produktivkräfte ist, auch Leute, die umgekehrt in Fernsehserien wohnen, das heißt den ganzen Tag im Netz nichts anderes tun, als sich darüber auszutauschen, oder die das Essen lesen statt Bücher, die stehen dann im Ökosupermarkt und studieren Inhaltsstoffe und Nachhaltigkeitsbelege und dergleichen. Es ist keine starre Entgegensetzung. Auch Überbauzeug greift in die Produktion materieller oder körperlich erwerbbarer Dienstleistungen nicht nur umgekehrt. So, jetzt wieder zurück. Ein typisches Überbauphänomen hierzulande und in den meisten reichen kapitalistischen Zentren des Nordens und Westens ist also derzeit die Ansicht, der Feminismus sei durchgesetzt. Sprich, wir hätten die politische und soziale Gleichbehandlung der anerkannten Geschlechter. Es sollen dann ja immer maximal zwei Geschlechter sein, da der gegenwärtige Überbau nun mal nicht bis drei zählen kann, geschweige höhere Ziffern erreichen wollen würde. Gut, und was also durchgesetzt sein soll angeblich, ist die Gleichbehandlung der zwei zugelassenen Geschlechter in allen Belangen, in denen es auf das biologische Geschlecht nicht ankommt. Das wäre ja toll, denn das sind ja schon mal ganz schön viele Bereiche. Die allermeisten Berufe, das Recht, die meisten öffentlichen Ämter, die anteilige Repräsentation im Überbau und so weiter. Manchmal wird dem Feminismus, wie gesagt, wer immer das ist, dann auch noch zusätzlich zu der Behauptung, er habe die Gleichbehandlung der Geschlechter in allen geschlechterunabhängigen Bereichen erreicht, auch gleich noch unterstellt, er habe die Absicht, die Gleichbehandlung der Geschlechter selbst in denjenigen Bereichen durchzusetzen vor, in denen es auf das biologische Geschlecht sehr wohl ankommt. Da hat er sich nämlich mit den Homosexuellen verschworen. Die wollen das auch, damit es vollends zugeht wie in Sodom und San Francisco. In Amerika nennen sie das die Homosexual Agenda. Das heißt, es ist ein finsterer Plan, den Unterschied zwischen Muschi und Zipfel zu zerstören. Gut, das ist nicht die allerkomplizierteste Sache. Denn das ist ganz einfach gelogen. Das ist eine Verzerrung selbst von Positionen, die ich nicht unbedingt teilen würde und die etwa um diverse poststrukturalistische Ideenwelten entstanden sind, wo es dann so eine Rhetorik gibt, biologische Geschlechter seien prinzipiell nicht vorhanden. Das ist halt eine von diesen Zuspitzungen, die manchmal nötig sind, um Leuten das Hirn empfänglich zu machen für die simple Wahrheit, dass sich zum Beispiel Rubens unter einem echt weiblichen Körper etwas anderes vorgestellt hat als die chinesische Hofmalerei vor 400 Jahren und Picasso wieder etwas anderes. Das wollen ja die meisten Idioten schon nicht verstehen. Aber selbst wenn diese Position ernst gemeint wäre und nicht nur eine Sehhilfe für Bescheuerte, wenn es also wörtlich zu verstehen wäre, falls jemand sagt, es gäbe gar keine biologischen Geschlechter, selbst dann ist die Aufregung der sehr vielen Pimmelverteidiger und der etwas selteneren Muschi-Verteidigerinnen über diese Gefahr, die von solchen Positionen angeblich ausgeht, schlichte Lüge. Einfach Heuchelei. Denn dass es Leute gibt, die sowas sagen, das wäre ja als Politikum im Sinne echter Gleichmacherei nur dann relevant, wenn irgendwer aus jener Position die Folgerung ziehen würde, Gleichheit sei zu erzwingen, wo man stillschweigend selbst unter den radikalsten Dekonstruistinnen schon weiß, dass es halt die Vagina gibt und das Zipfelchen und den Eierstock und den Kinnbart in teilweise wiederum unterschiedlicher Mischung. Da ist die Biologie ja, wie schon angedeutet, origineller als die Zweigeschlechtlichkeitsfanatiker. Aber obwohl es tatsächlich Gender Studies gibt und innerhalb dieser durchaus Leute, die Sachen sagen, die sich einigermaßen nach Science Fiction anhören, wogegen ich allerdings nichts habe, obwohl es also so ist, gibt es einfach keine nennenswerte politische Kraft, die Männer zwingen will, Tampons und Binden für die nicht vorhandene Blutung zu benutzen oder Frauen zwingen will, ganz, ganz kleine Kondome über die Klitoris zu ziehen. Oder in weniger wahnsinnigen Bildern, es gibt einfach keine nennenswerten Feministinnen oder Feministen, die in der biopolitischen Gleichmacherei der Geschlechter auch nur so weit gehen wie der ganz normale Maoismus auf der Ebene der Kleidung. Das kann man also wirklich abhaken. Das ist einfach ein Popanz. Denn diese Panikmache baut sowas auf, um dagegen giften zu dürfen. Nur was ist das, so ein Popanz? So ein Popanz ist eine schlechte Vermittlung zwischen Basis und Überbau. Ein Popanz ist das, was Marx und Engels Ideologie genannt haben. Eine falsche Idee, die von sich glaubt, sie wäre in irgendeinem Kopf einfach mal so entstanden. Dabei ist sie in einer sozialen Praxis entstanden. Dröseln wir das mal eben auf. Wie ist das mit dieser Ideologie? Der Feminismus sei durchgesetzt. Es habe irgendeine Gleichmacherei stattgefunden. Und so weiter. Fangen wir mit der Basis an, mit der Produktion, mit der Lohnarbeit und ihren verkleideten Verwandten, mit den vielen schönen und hässlichen Formen des abhängigen Lebenserwerbs in der Klassengesellschaft. Da hat man mir in den 80ern, als ich Politik gelernt habe von Leuten, die ganz schön teuer dafür bezahlen mussten, dass sie mich Politik lehren konnten, Leuten, die also etwa mit Berufsverboten und anderen Repressionserfahrungen bezahlen mussten, da hat man mir ab und zu eine Statistik vorgetragen, deren Quelle ich nie erfahren habe. Vielleicht weiß es hier im Saal jemand. Ich wäre sehr dankbar dafür. Die Statistik ging so. Frauen stellen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, leisten aber 2/3 der weltweiten statistisch erfassten Arbeitsstunden, erhalten dafür 10% des weltweiten Einkommens und besitzen weniger als 1% der mit Besitztiteln belegten Güter insbesondere Land, Maschinen und vergleichbare Produktionsmittel. Wenn man keinen Feminismus mehr bräuchte, müsste das falsch sein oder es müsste sich zumindest geändert haben. Schaut man aber danach, wo derzeit der Fortschritt besonders kräftig fortschreitet, dann sieht es nach wie vor so übel aus, dass diese zitierte Statistik doch sehr viel Plausibilität hat. Nehmen wir nur mal zwei besonders weit auseinanderliegende Beschäftigungszonen. Die meeresbewirtschaftende Aquaernährungsbranche, erstens zunehmend wichtig im armen globalen Süden und Osten, und zum Vergleich dann zweitens die Informationstechnologiebranche, bekanntermaßen derzeit sehr wichtig im reichen globalen Norden und Westen. Ich recherchiere gerade für ein Textprojekt ein bisschen was über eine sogenannte derzeit unter demografischen, ökonomischen, ökologischen und politischen Gründen sehr wichtige blaue Revolution. Die findet in etwas, was Fachleute Industrial Aquaculture nennen. Das ist die von informierten Konsumgruppen im Norden auf Nachhaltigkeit hin orientierte, von der Profitwirtschaft gleichzeitig immer intensiver ausgebeutete Meereswelt an denjenigen Küsten, an denen das Zuhause ohnehin schon ziemlich alleingelassener und abhängiger Menschen allmählich ins Wasser rutscht. Eine typische Statistik, und diesmal weiß ich die Quelle, es ist eine Untersuchung, die von Soziologen aus Singapur vor kurzem durchgeführt wurde, eine typische Statistik aus diesem für die Welternährung immer wichtiger werdenden Sektor schaut sich dann also Bangladesch an. Da zum Beispiel sieht die Geschlechterverteilung nun so aus. 70% der Leute, die Schrimps aus dem Meer holen, sind Frauen. Aber die besseren Jobs, das Management in den Verarbeitungsbetrieben, die sind zu 99% mit Männern besetzt. Dafür werden wiederum die allerunsichersten Jobs, nicht beim Fischen, sondern bei der Verarbeitung, nämlich reine Gelegenheitsarbeiten, das Köpfen, das Poolen, das Zählen, in diesen Betrieben wiederum zu 80% von Frauen erledigt. Und was die Besitzverhältnisse angeht, nun ja. Bei den richtig gehenden Farmen, also den Schrimpteichen und so weiter, sind 1-2% in Frauenhand. Und was machen die Zulieferer, Abnehmer, Weiterverkäufer, die Zirkulationssphäre, die Logistik, die Intelligenz? 3-4% davon sind Frauen in dieser Branche. Ein verschwindend geringer Anteil. So sieht das frühe 21. Jahrhundert bei denen aus, die den Rest ernähren. Und wie sieht es bei denen aus, die sich für den Rest die Zukunft ausdenken, die also im reichen Norden und Westen programmieren und verbinden und providen und was man sonst so alles braucht an Benutzeroberflächen und Schnittstellen zwischen der Weltbasis und dem Weltüberbau? Ich weiß nicht, wie viele Leute hier wissen, was GitHub ist. GitHub ist eine Art virtueller Riesensalon, eine Art Konferenzzentrum für die Entwicklung von Software. Das heißt, da wird vernetzt und verknüpft und vermittelt. Da wird entschieden, von was für Programmierfehlern wir uns morgen und übermorgen die Nerven ruinieren lassen. Ich arbeite in der Computersimulation von molekularen Vorgängen. Ich weiß, wovon ich rede. Also GitHub arbeitet mit Git. Das ist so ein System für das, was in der Germanistik Variantenapparat oder Lesarten heißt. Das bedeutet, mit Git kann man die verschiedenen Versionen einer Software, die noch optimiert wird, dokumentieren und verwalten. Wir verwenden sowas Ähnliches, das heißt CVS. Und das ist dem Kapital derzeit sehr viel wert, weil einfach sehr viel Wertschöpfung zunehmend computerbasiert ist und netzbasiert. Deshalb ist im Juli 2012 auch ein großer Spieler mit Risikokapital bei GitHub eingestiegen, mit immerhin 100 Millionen Dollar. Für dieses Geld muss eine alte Frau lange stricken und eine junge Frau lange programmieren, womit wir bei deiner Nachricht sind, die im März 2014 die internationale Netzgemeinschaft ziemlich erregt hat. Die Nerds und Geeks und wie man das alles nennen soll. Ich sage später noch was zu diesen Ausdrücken. Die sind nicht unschuldig, die sind nicht schön. Was die Leute, die man so nennen soll, nicht gern hören, die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, leben, die vor allen Dingen Eine Art von Ideologie der neuen immateriellen Arbeit, der gleitenden Arbeitszeit, der Selbstbestimmung, der flachen Hierarchie verbreiten, die angeblich in diesem Bereich die Freiheit erfinden. Was diese Leute gar nicht gerne hören, ist, dass es bei ihnen mehrheitlich zugeht, wie in einem besonders linkischen, besonders uncharmanten, besonders verkniffenen und uncoolen Jungsclub. Ist aber so. Deshalb nahm man es einer Frau namens Julie Ann Horvath sehr übel, die als Softwareentwicklerin einen ganz ordentlichen Ruf hatte, als sie sich im März des laufenden Jahres von GitHub getrennt hat, wo sie zuvor nicht nur gearbeitet, sondern auch für mehr Chancen für Frauen in diesem Technosektor geworben hat. Zuerst gab es die nackte Mitteilung dieser Trennung von ihr über Twitter. Dann aber wurde, weil es Nachfragen gab und wie man heute sagt, Klärungsbedarf, eine Diskussion über die, wie das heute so schön heißt, Unternehmenskultur losgelassen. Wie man als Frau in diesem Club eher weniger Gehör findet, um es vorsichtig auszudrücken, wie man da in einer Atmosphäre arbeitet, die geprägt ist von kleinen Anzüglichkeiten und, sagen wir es wieder so nett wie möglich, postpubertärer männlicher Stimmungsmache. Junge weibliche Angestellte tanzen, wenn es da was zu feiern gibt, ausgelassen mit Hula-Hoop-Reifen, während die Buben in einer Zuschauerreihe sitzen und klatschen wie im Stripclub. Dann ging es darum, wie die Platzhirsche dort, vor allem Firmengründer, junge Frauen sowohl umwerben wie einschüchtern und schließlich, dass die Frau eines dieser Gründer, die selbst im Unternehmen nicht angestellt ist, sich bei GitHub unzufriedene Leute, darunter Horvath, vornimmt und sie warnt, auszusteigen und schlecht über die Firma zu reden. Ich war ja nur nicht dabei. Wer weiß, was da passiert ist. Aber wenn man sich anschaut, was in den entsprechenden Foren danach los war, angefangen vom üblichen Genöle über die zickige und lustfeindliche Feministin ohne Humor bis zur forensisch super spitzfindigen Erörterung darüber, dass man wieder mal einen Einzelfall nicht generalisieren dürfe. Und wenn ich außerdem bedenke, wie das alles in meinem eigenen Bekanntenkreis, vor allem bei Frauen, die selbst in der IT-Branche etwas anderes machen als Sekretariatsarbeit, aufgenommen und besprochen wurde, nämlich nach dem Motto, das wissen alle, aber darüber redet man nicht, weil das nicht cool ist. Wenn ich mir das so anschaue, dann weiß ich einfach, was ohnehin alle wissen. Dass zwar die Krabbentante in Bangladesch und die Softwareentwicklerin in San Francisco sehr verschiedene Lebenserwartungen, sehr verschiedene Altersversorgungen, sehr verschiedene Arbeitsgegenstände, sehr verschiedene soziale Supportsysteme und so weiter haben, aber einander dann doch ganz gut verstehen würden, wenn die eine der anderen etwa mitteilen würde, manchmal habe ich so die Schnauze voll von den Jungs, dass ich gar nicht weiß, ob mich das Thema mehr aufregt, als es mich langweilt oder umgekehrt. Das ist die Basis. Zum Überbau deshalb, weil das ja nun wirklich alles sonnenklar ist, nur ganz wenig. Da reichen eigentlich zwei Worte, die Bechdel Rule. Die Bechdel-Regel auf Deutsch, man kann es bei uns als zusammengesetztes Hauptwort sagen oder mit Bindestrich bis vor kurzem, bis zu diesem Rechtschreibquatsch, der jede Menge Möglichkeiten ausrotten sollte, sich etwas komplizierter und differenzierter auszudrücken, war das jedenfalls so. Aber egal, auf Twitter und Amazon passiert diese Zerstörung ja jetzt auch viel wirksamer und ohne, dass irgendwelche Deutschlehrer und verknöcherten Sprachpfleger dagegen viel anmelden würden. Es war ja auch lächerlich, dieser Protest gegen die Rechtschreibreform, denn in der allgemeinen Hirnverarmung jetzt ausgerechnet die Orthographie zu retten, das ist, wie wenn jemand auf einem Haufen Scheiße ein Haar findet und moniert. Also schön, die Bechdel-Regel. Die stammt von der amerikanischen Comiczeichnerin Alison Bechdel, die in ihrem sehr schönen Lesben-Comic Dykes to Watch Out For einmal eine Frau sagen lässt, sie gehe nur ins Kino, wenn der Film drei Voraussetzungen erfüllt. Es kommen erstens mindestens zwei weibliche Figuren vor, die zweitens auch mal miteinander reden, wobei das Thema drittens etwas anderes sein sollte als ein Mann. Wie viele Filme auf den oberen Plätzen der Kinocharts erfüllen diese Kriterien? Mehr muss ich ja auch dazu eigentlich nicht sagen, nur dies noch. Genau wie bei den Basisgeschichten, wo irgendwelche vagen Pläne betreffend irgendwelche Quoten und irgendwelche Kita-Plätze bei irgendwelchen Firmen immer als Beweis dafür ausgekramt werden, dass man den Feminismus als gesellschaftliche Bewegung, als etwas mit eigener Basis, also Organisationen treffen, Lobby, Druck ausüben und eigenem Überbau, also Medienabteilung, Ideen, Programme, Kunst nicht mehr braucht. Genauso heißt es immer, aber diese ganzen coolen Fernsehshows mit Frauen als Hauptfiguren, was wollt ihr denn? Okay, neulich habe ich mir zum Beispiel mal 6 Folgen The Closer hintereinander angeschaut und diese Polizeichefin ist schon toll. Und Kira Sedgwick ist eine tolle Schauspielerin, aber große Überraschung, nur eine dieser 6 Folgen ist nicht durch den Bechdel-Test gefallen. Selber ausprobieren, es ist ernüchternd. Ich kann jetzt übrigens nichts mehr angucken, ohne den Test zu machen. Hab aber trotzdem noch Spaß dabei. Keine Sorge. So viel zum Stand der Dinge. Aber wie gesagt, obwohl diese Sachen alle Menschen wissen, die Fernsehen und Zeitung lesen und irgendwas arbeiten und irgendwen kennen, obwohl das alles so ist, haben wir in den letzten 15 Jahren diese ganzen Eva Hermanns und Akif Pirincis und diesen Jammerlappen Bernhard Lasan, den ich im Buch untersuche. Was machen sie? Sie führen eine lange Klage, da mischt sich dann auch noch der Elsässer ein und die Klage geht so. Der verdammte Feminismus hat uns die Liebe und die Leistungsgesellschaft kaputt gemacht mit seiner politischen Korrektheit und seinen Quoten. Die Welt geht unter, bla bla bla. Was bedeutet diese sowohl absurde wie abstoßende Erscheinung? Was jetzt kommt, das versteht und noch schlimmer hört und sieht nur, wer überhaupt ein bisschen anpolitisiert ist, über das hinaus, was so in der Taz steht und was die Grünen auf Plakate malen. Was ich jetzt sagen werde, interessiert nur jemanden, die oder der überhaupt je erlebt hat und sich dann auch noch einen Begriff davon gebildet hat, dass die Chancen auf Lebensglück oder wenigstens aufs Durchkommen in den gegebenen Gesellschaften sehr danach sortiert sind, wo man herkommt und wie man von Geburt an zu den Mitteln stand, mit denen Leute andere Leute für sich arbeiten lassen. Denn diese Mittel, nicht der neue Laptop oder die Anzahl der teuren Hosen, diese Mittel, mit denen man andere für sich arbeiten lassen kann, sind der einzige Besitz von Interesse. Nur diese Mittel nennt Marx Kapital. Der Kapitalist bei Marx, das ist nicht einfach ein reicher Mann, sondern der ist jemand, der andere für sich arbeiten lassen kann, die das müssen. Und das heißt aber auch, der Kapitalist ist nicht einfach ein Müßiggänger, der kann sich auch selber kaputt machen. Viel Spaß. Aber wenn man diesen Horizont hat, dass halt die einen die anderen arbeiten lassen können und diese anderen niemanden arbeiten lassen können, und alle haben in der Zeit diesen Horizont, wenn man den also bewusst hat, dann kann man sich nur wundern darüber, was die soziale Forschung immer so forscht und wie sie diese Kleinigkeit, die ich da gerade erwähnt habe, immer wunderbar übersieht. Zum Beispiel, nur damit man versteht, was ich meine mit dieser soziologischen Superforschung, da legt sich die Soziologie also die Frage vor, warum ist das Sprachniveau bei den sogenannten Unterschichten so übel? Warum können die Leute in diesen Unterschichten, also diejenigen, die am weitesten entfernt leben von den Mitteln, mit denen man andere Leute für sich arbeiten lassen kann, keinen Nebensatz verstehen, keinen Hauptsatz mit mehreren Nebensätzen bauen und so weiter? Davor stand die Schichtensoziologie wie verrückt herum, weil die Lösung ihr zu einfach ist, auf die jeder Depp kommt. Sie lautet, warum sollte jemand, der oder die nichts zu melden hat, nichts zu bestimmen, sich damit belasten, wie man Zusammenhänge ausdrückt, die sie oder er eh nicht ändern kann? Die Stummen und die Brüller, die wissen schon Bescheid darüber, wo sie vegetieren, im Abseits. Da sind sie alle schlauer als der Soziologieprofessor und die Linguistin. Bei diesen Dingen stimmt die stumpfsinnigste, die holzschnittartigste Basisüberbauableitung leider ganz genau. In den letzten Jahren gibt es ja so eine regelrechte Propagandatrommelfeldzug gegen jede etwas kompliziertere Ausdrucksweise. Da liest man in Internetforen ganz demokratisch, dass sich die Zeitungsleserinnen und Leser oder bei den Amazon-Buchkritiken die Bücherkäuferinnen und Bücherkäufer sofort schlechte Laune haben, wenn ihnen unbekannte Worte irgendwo vorkommen oder ein Satz nicht gleich eine Überschrift wie in der Bild-Zeitung hat. Und es ist ein eigenes Propaganda-Vokabular etabliert worden, von zu viel Fremdwörtern und dem sogenannten Denglisch bis zu den angeblich besonders schlimmen Schachtelsätzen. Als ob es nicht auch jede Menge Schachtelzusammenhänge gibt, die man eben nur begreift, wenn man sie entsprechend in so einem Schachtelsatz darstellt. Früher, als die Welt noch ein kleines bisschen sprechen und schreiben konnte, nicht so wie ich jetzt, nannte man das nicht Schachtelsatz, sondern mit einem Fremdwort natürlich eine Hypotaxe oder sprach von ausschwingenden schönen Perioden. Und dieses Überbauphänomen, dass das Fremdwort und der komplexe Satz, also der Untergang der Demokratie sein sollen, das hält nun genau Schritt mit einem Basisphänomen. Nämlich mit der Abschaffung der Breitenbildung als Effekt der Abschaffung des Kleinbürgertums, das noch durch eigenen Fleiß und Sparsamkeit im Alter eine kümmerliche Unabhängigkeit, ein Häuschen etwa, oder für die Nachkommen ein besseres Leben haben darf. Diese gesellschaftliche Gruppe, dieses oft auch sehr unangenehme Kleinbürgertum, hat früher den Antikommunismus getragen hierzulande. Das waren die Fußtruppen des Freien Westens, die Gläubigen einer deutschen Variante des American Way of Life oder von Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Da mussten die Kinder gute Noten heimbringen und das gute Buch lesen, egal wie quälend das war. Jetzt aber gibt es Tweets und SMS und Stammeln und Stummelsätze, denn es soll nur noch herumschweifende oder zeitweise sesshafte Abhängige geben. Also entweder Gnadenempfänger, Hartz IV oder Grundeinkommen einerseits oder andererseits kurzfristig festgeschraubte Abhängige, also die berühmten Festangestellten, die aber schnell wieder draußen sind, wenn die Konjunktur es will. Die sprachliche Verarmung und die Verarmung von breiten Chancen und die Vorstellung, Demokratie ist, wenn sich im Netz die abgestiegenen Kleinbürger und sonstigen Leute, die früher im Konkurrenzspiel Aufstieg und Besitzerwerb winzige Platzvorteile vor anderen hatten, die Männer, die Weißen, die Deutschen und so fort, wenn die sich im Netz oder beim AfD-Wählen unartikuliert auskotzen und als Schuldige an ihrem Abstieg und an ihrer Angst vor dem Abstieg irgendwelche Feministinnen, Ausländer, Amerikaner, Putin, Fahrradfahrer und wen es sonst noch so gibt, angrunzen können, das gehört direkt zusammen. Ich meine, lesen Sie mal, wie die schreiben. Lesen Sie mal den Humor von Akif Pirinci, wenn er sagt, die Judith Butler, die hat diese Gender-Scheiße erfunden, und zwar, weil sie so hässlich ist, dass nicht mal die Lesben, die es nötig haben, sie wollen. Der Mann ist ein Schwein. Das ist nicht so schwierig zu merken. In diesem Ton rülpst ein Höhlenmensch. Aber warum wird das Buch Nummer 1 auf Amazon? Weil er mit diesem Gerülpse für Leute redet, die zwar früher nicht die Welt regiert haben, aber doch Aufstiegschancen hatten. Und die sehen sich nun, ob zu Recht oder in halluzinatorischer Vorwegnahme ihrer Angst, als Konkurrenzverlierer, Nischenverlierer, Paarungsverlierer, Modernisierungsverlierer. Solche Leute sind schon immer die Basis jeder Form von Faschismus. Ich lese mal vor, was über diesen Pirinci neulich in der Süddeutschen stand, als Reportage, ein Besuch bei ihm. Zitat: Akif Pirinci sitzt im Garten seines Hauses und lacht über die AfD. Die haben mich gerade schon wieder eingeladen, sagt er und wackelt mit dem Handy. Und, geht er hin? Pirinci zieht an seiner Zigarette und grinst schief. Ich bin doch nicht bekloppt. Weil da nur wütende alte Männer rumsitzen? Nee, sagt er, da gibt's schon ein paar gute Weiber. Aber er, Pirinci, habe einfach keinen Bock auf Parteien. Bei denen gehe es am Ende überall nur um Wichtigtuerei und Pöstchen. Und Frauen habe er auch in Bonn, jede Menge. Er nimmt sein Handy wieder in die Hand, tippt ein bisschen rum und reicht es über den Tisch. Schau dir die an. Auf dem Foto sieht man eine hübsche, etwas pausbäckige Blondine auf einem Bett liegen. Er nickt in Richtung Haus. Das Bild habe ich im Schlafzimmer gemacht. Dann nimmt er einen extra langen Zug aus der Zigarette. Rate mal, wie alt die war. Zitat Ende. Also redet so vielleicht ein Erfolgsmensch, einer, der immerhin in zig Sprachen übersetzte Katzenkrimis geschrieben hat, ein reicher Mann? Nein, so redet jemand, der lebenslang die Angst im Nacken hatte, dass seine Arbeit nichts ist, sein Schwanz zu klein, seine Faust nicht hart genug. Er fing ja seine Demagogenkarriere an, selbst Mensch mit Migrationshintergrund, als Autor eines Aufschreis gegen gewalttätige sogenannte Ausländer und was man halt so fürchtet im eigenen Häuschen, wenn man denkt, man hat gerade noch eins gekriegt und wenn man weiß, die alten Nischen für Kleinbürger, die sich vor dem völligen Wilden Westen in Sicherheit bringen wollen, gibt es zunehmend nicht mehr. Die Kapitalkonzentration schreitet fort. Die Kleinbürger sollen dem Kapital jetzt ihr letztes Geld leihen, nicht dieses Geld sparen. Sie sollen Aktien kaufen als Rente, nicht die Kinder ausbilden. Und wer heute Freiberufler werden will, hahaha, als Arzt gehörst du der Bank, bis die Maschinen abbezahlt sind. Und die Vorstellung, meine Tochter soll nicht heiraten müssen, die lernt was Qualifiziertes, die wird Akademikerin, das ist vorbei. Sehen Sie, bei meinen Eltern, brave Sozialdemokraten, da war das noch so. Aber für mich war dann schon die Frage, gut, an der Uni, das geht. Das ist besser als in die Industrie, denn in der Industrie musst du zu diesen ekligen Arbeitsessen und Kneipentouren. An der Uni bist du nicht bei einem dieser Konzerne, die ja auch Forschungsabteilungen unterhalten und wo der Betriebsausflug dann nach Tschechien geht, weil es da besonders schöne Sexualpauschalangebote gibt. Oder in die Autoindustrie, wo man ja weiß, wie das mit Herrn Peter Harz und den Prostituierten lief. Also bitte nicht in dieses Milieu, das von den gröberen Formen, wie eben dem Betriebsausflug, in den Puff bis zu den feineren, die Julie N. Horvath von GitHub berichtet, wirklich kein Spaß für Frauen ist. Aber Uni statt Industrie, wenn schon Forschung, das setzt noch eine Trennung von Staat als Bildungslenker einerseits und Industrie als Bildungsverwerter andererseits voraus. Und schaut man nun nach Amerika, wo die Zukunft ausgebrütet wird, da ist das Geld bereits so dick an den Unis drin, von den traditionellen Industrien über die Energiegangster bis zu Silicon Valley. Also irgendwann wird es denen, die in die akademische Freiheit fliehen, vor allem vor dem allgegenwärtigen Dreck der Abhängigkeit und der Erniedrigung auf jeder für Erniedrigung geeigneten Sortiergrundlage, nicht nur der des Geschlechts, denen wird es irgendwann weltweit so gehen wie der Maus bei Kafka, die nur die Laufrichtung ändern muss. Bist du nicht der Arsch des Kapitals, gehst du zur Uni, da wirst du dann auch der Arsch des Kapitals, denn das Kapital kauft sich die Uni gerade. Siehe Bremen. Und das Kapital, was macht es? Es zeugt Abhängige, Erniedrigte und wo Abhängigkeit und Erniedrigung gefördert werden, da nisten sofort die uralten, die naturwüchsigen Abhängigkeiten und Erniedrigungen, da mutieren uralte Sachen zu neuer Virulenz, Sachen aus dem Mittelalter, Sachen aus der Hordenzeit, Sachen, die wir Menschen gemacht haben, als wir noch nicht mal gerade gehen konnten. Und der Artikel über Pirinci in der Süddeutschen endet mit der Beschreibung dieses Autors als Raubtier, als besonders ekliges Raubtier allerdings. Zitat: Das Treffen in Bonn ist fast vorbei. Da schlägt der Gastgeber vor, noch in ein Café in der Nähe der Uni zu gehen. Sein Jagdgebiet nennt er die Gegend, wegen der vielen jungen Frauen. Beim Betreten des Lokals bleibt der 54-Jährige dann plötzlich wie versteinert stehen. Da ist sie, flüstert er und nickt zu einer Kellnerin rüber. Es ist nicht die Blondine vom Handyfoto, sondern eine dunkelhaarige mit Tattoo am Nacken. Von der habe er doch auch erzählt, flüstert Pirinci. Das sei die 22-Jährige, mit der er schon wild geflirtet habe und der er, wenn sie ihn ließe, sofort den Bauch dick machen würde. Jetzt wird's spannend, denkt der Gast. Dann zeig mal, was du kannst, du türkischer Tiger. Doch es passiert nichts. Die tätowierte Kellnerin ignoriert den kleinen Schriftsteller auf ganzer Linie. Das gibt's doch nicht, sich Pirinci. als er sich mit seinem Kaffee ans Fenster setzt. Er guckt und guckt, geht aber nicht zu ihr rüber. Erst später, vor dem Kaffee, bricht es aus ihm heraus. Die kann was erleben. Zitat Ende. Also das ist doch nicht nur widerlich, das ist doch schon mitleiderregend. So redet und so lebt einfach eine ganz arme Sau. Einsam, asozial, voller atavistischer Reflexe, die erotische Gier wird zur Jagd, als wären wir wirklich bei den Steinzeitmenschen und wie gesagt, real ist dieser Typ ja noch ein Gewinner. Dieses Würstchen, so sieht ein Gewinner aus. So, und nun also Folgendes. Wieso wollen Frauen nicht ins Aufsteigermilieu, nicht ins Gewinnermilieu? Wieso packen sie das nicht? Was soll das sein, eine Fangfrage? Wieso wollen Frauen nicht in Start-ups oder in mittelständische Betriebe oder überhaupt dahin, wo mehr soziale Mobilität wegen mehr Kohle auch mehr Sicherheit winken? Antwort, weil sie da sofort von diesen Steinzeitmenschen mit Smartphones umzingelt sind. Deswegen, und da macht es keinen Unterschied, ob das ein schüchterner Nerd ist, der dann nur zu Hause die Peitschen- und Kettenpornos hat und im Netz anschaut oder eine arme, große Fresse wie dieser Pirinci. Natürlich gibt es dann trotzdem Frauen, die das wollen, die das können, die das schaffen. Gott sei ihrer armen Seele gnädig. Wenn also 2005 der Lawrence Summers, der Präsident der Uni Harvard, die Frage stellt, warum gibt es so wenig Frauen in den Naturwissenschaften, in den Ingenieurswissenschaften, in der Mathematik? Dann ist das so ein typisches Denkproblem für Leute, die nicht auf dieser Welt leben, wo man doch sehr deutlich sehen kann, in was für Milieus welche Ausbildung führt. Für welche Leute, die irgendwo in dem Land der Fantasie leben, ist das ein Problem. In dem Obdachlosigkeit vielleicht ja auch genetisch bedingt ist, wer weiß. Doch, diese Schweinerei stand neulich auch bei Spiegel Online. Da steht ja jede Schweinerei irgendwann zwischen Kriegshetze und Deutschlandgejohle. Im Ernst, es stimmt ja, Frauen sind nicht genug vertreten in den exakten Wissenschaften. Das Milieu ist wie gesagt keins, in das man gerne geht. Es besteht aus infantilisierten Technokraten, meist mit kleinbürgerlichem Hintergrund, die entweder noch an den statisch sehr unwahrscheinlich gewordenen Aufstieg mittels Intellekt glauben und also ein bisschen irre sind, oder die das Wissen, dass es sowas nicht gibt und die Minderwertigkeitsgefühle und Abstiegsängste, die aus diesem Wissen stammen, damit kompensieren, dass sie diese seltsamen, verklemmten Nerd-Attituden, diese kaltschnäuzigen Klugscheißerei oder eben die Pirinci-Haltung oder das als kaputte Form der alten freien Konkurrenz übrig gebliebene gegenseitige Übertrumpfen und Streberzeug kultivieren. Es ist kein Zufall, dass die Sprache in den letzten Jahren weltweit von Nerds und Geeks und derlei redet. Auch das ist eine Infantilisierung. Das sind nämlich Namen für die Außenseiter an amerikanischen Highschools, die nicht mit den Sportlern mithalten können körperlich. Und ob sich jetzt jemand ironisch stolz selber so nennt oder diskriminierend so genannt wird, das ganze Sprachspiel, das ganze Vokabular ist ein widerliches Produkt dieses perversen Schulsystems, wo sich Leute, wenn sie noch eine Restwürde haben, irgendwann nur noch umbringen wollen, weil sie keine Lust auf diese Selektion haben. Von wegen entweder Footballheld oder Chemielaborfreak oder Programmierer. Oder sie werden komplett wahnsinnig und starten einen der beliebten Amokläufe aus genau denselben Angst- und Neid- und Paarungsreflexproblemen, oft, die man bei Pirinci in seinem Text-Amoklauf sieht. Die berühmten Schulkiller, das sind, wenn man es mal nachliest, Jungs, die erwarten, weder im Berufsleben noch bei den Mädchen eine große Chance zu haben, weil sie schon jetzt nicht wissen, wohin mit sich. Das Testosteron weiß sozusagen mehr über die grauenhafte gesellschaftliche Wirklichkeit der Gegenwart als die ganze Soziologie. Aber was es weiß, kann es nicht mehr sagen. Nur noch ausagieren im Rollenspiel, in der verbalen und sonstigen Gewalt. Und zwar entweder vereinzelt oder in sehr instabilen, sehr unsicheren Bündnissen, besoffenen Fußball-Hooligan-Männerbünden oder Bürokoalitionen, oder in Nerd-Netzwerken. Will man da rein? Nein, nicht so gerne. Frauen zitieren sich, sagt die Wissenschaft, in naturwissenschaftlichen Papers nicht so häufig selbst wie Männer. Frauen zitieren andere Frauen nicht so häufig. Das steht alles in meinem kleinen Büchlein. Und da wird der Frau dann gesagt, sei frecher, sei mutiger, sei selbstbewusster, dann wird das schon. Aber soll man das wollen? Überall wird, je unplausibler die individuelle Rettung aus der allgemeinen Erniedrigung und Abhängigkeit statistisch wird, desto lauter von individuellen Lösungen gelogen. Die Castingshow holt dich aus der Vorstadt, die Brillanz beim Tanz macht dich zum YouTube-Hit und wenn du die Klassenbeste bist in der Informatik, dann kommst du auch bei GitHub zurecht. Quatsch. Die alte Breitenbildung, die alten Chancen waren selber ja gerade kein Ausdruck von freier individueller Bahn für den Tüchtigen. Sie waren eben, egal was die Propaganda damals sagte, gerade keine individuellen Erfolge. Sie kamen vielmehr daher, dass diejenigen, die keinen Besitz hatten, der es ihnen erlaubte, andere für sich arbeiten zu lassen, stattdessen organisierten Druck gemacht haben. Die alte Breitenbildung, die kam nicht von den strebsamen Einzelnen, sondern daher, dass es Gewerkschaften gab, dass die stark waren, dass es übrigens auch noch was anderes als das Weltreich Kapitalismus gab, nämlich die äußere und innere Bedrohung durch das Versprechen, die Idee, die gesellschaftliche Bewegung Sozialismus in allen ihren mal realen, mal nicht so sehr realen Formen. Das alles ist besiegt. Aber das braucht man eben doch, wenn man Erniedrigungen nicht will. Das haben im vorletzten und im letzten Jahrhundert auch ein paar Frauen gewusst, die sich dann, genau nach diesem Modell Sozialismus, als Feminismus organisierten und bemerkbar machten. Das sozialistische Ding als gesellschaftlich organisiertes Projekt, als ehemaliger Staatenverbund, als etwas, das hier auf die Straße geht, liegt immer noch ziemlich am Boden. Die Entmutigung und die Verwirrung sind groß. Ich weiß einstweilen auch nichts Besseres, als sich wenigstens über all das nichts vorzumachen. Was ich sage, ist also nicht einfach, der neue Antifeminismus kommt von der Verschärfung des Klassenkampfes von Seiten der Besitzenden. Er kommt, das ist kein Geheimnis, aus uralten, frauenfeindlichen Traditionen, die zurückreichen bis zur Etablierung des Patriarchats, das wiederum der Besitzvererbungslogik der frühesten Klassengesellschaften entstammt, geschenkt. Was ich sage ist, dass diese Neuauflagen, diese mit Botox straff gespritzten Varianten von Sexismus, Rassismus, Homophobie, Hordendreck in jeder Form, dass die wiederkommen, wenn eine solche Verschärfung des Klassenkampfes von oben ihren Resonanzboden verbessert, wenn wieder herzhafter erniedrigt, ausgebeutet, ausgegrenzt oder eingesperrt wird, dann fühlen sich die Monster wieder wohl. Dann reißen sie wieder die Klappe auf. In der Sozialpsychologie nennt man das Enabling. Es ist der Frauenhasser, der seine Partnerin schlägt. Aber es ist eben beider soziales Milieu, das dies erlaubt. Die Herumsteher und Gaffer und Verharmloser, die Enabler, die Ermächtiger also. Die Pest kommt nicht vom Schmutz, aber sie gedeiht im Schmutz. Und es ist also kein Fehler, beim Kampf gegen die Pest auch gleich den Kampf gegen den Schmutz mit aufzunehmen. Denn das heißt zwar mehr Arbeit, aber im anderen Fall arbeitet man wie der Sisyphos. Kaum ist eine Pest weg, blüht woanders eine neue. Das heißt aber auch wieder nicht, Sexismus ist ein Symptom. Es ist schon eine selbstständige, eine aus eigener Kraft eklige Seuche. Aber die braucht halt eine passende Nährlösung. Als letzten Gedanken in diesem kleinen Durchgang durch das, was aus der Arbeit an dem Büchlein so im Kopf und in Gesprächen entstanden ist, seit das Büchlein fertig wurde, jetzt noch etwas sehr Ernstes, das zwar absolut zum Überbau gehört, eine reine Frage des Denkens ist und des Redens, aber andererseits nun wirklich kein Luxusproblem. Man wird ja, wenn man manchmal dieses marxistische Vokabular benutzt, häufig so angeschaut, als wolle man sagen, Streik und Gewerkschaft sind wichtig, Diskurs und Ideen sind unwichtig. Jeder Arbeitskampf ist der Hauptwiderspruch, jedes Geschlechterding ist der Nebenwiderspruch. So blöd waren zum Beispiel Marx und Engels aber gar nicht. Es geht doch darum, ein Vokabular zu haben, das möglichst viele präzise Unterscheidungen einerseits, präzise Vergleiche andererseits und drittens auch noch bewegliche Übergänge zwischen beiden erlaubt. Ich hätte statt von Basis und Überbau, wenn ich von sozialen Erscheinungen rede, auch von notwendigen Bedingungen einerseits und hinreichenden Bedingungen andererseits reden können. Notwendig heißt, ohne breite gesellschaftliche Erniedrigungsvoraussetzung keine häufig spezifischen Sauereien. Hinreichend heißt, Rassisten müssen aber selbstredend schon auch Rassisten sein, damit sie Rassismus praktizieren. Ein Beispiel zum Grübeln, zum Ausklang, mal nicht von Seiten der Feinde des Guten, sondern von denen, die immerhin gegen das Bestehende kämpfen. Aus dem Feminismus selber also. Es ist ja leider so, dass man sich, um das Leben zu ertragen, immer wieder mal was vormachen muss, was nicht stimmt. Wenn sich das alles verfestigt, entstehen schlimme Sachen. Ideologie im Sinne von Marx und Engels. Auch Oppositionelle können in Ideologie geraten, können aufgrund von ganz falschen Vorstellungen mal eben noch das Richtige und dann wieder, wenn es eben drauf ankommt, diese Vorstellungen stimmen, wieder ganz Falsches machen. Die notwendige Voraussetzung für diese Verirrung ist der Umstand, dass der Kampf hart ist, dass das Leben anstrengend ist, dass man schwache Kräfte hat, dass man nicht immer auf der Höhe sein kann, dass die Feinde, einige von den Oppositionellen, auch mal kaufen können, dass es Verrat gibt und Ermüdung und alle diese Dinge. Die hinreichenden Voraussetzungen sind ebenso vielfältig. Eine von ihnen nennt Marx Fetischismus. Wenn man für eine Eigenschaft einer Sache hält, was in Wirklichkeit ein soziales Verhältnis zu dieser Sache ist. Das heißt etwa, die Katholiken glauben, die Hostie sei heilig, weil sie da so einen Zauber drumherum machen. Oder der Kapitalist glaubt, die Ware habe von Natur aus einen Preis, weil er einen verlangen kann und andere einen zahlen müssen. Solche Sachen. Leider gibt es aber auch bei Oppositionellen solche Fetische. Aus dem Feminismus kenne ich da zum Beispiel den Naturfetisch. Das äußerte sich in den 80ern, als ich Politik lernen durfte, so, dass das eine Zeit lang alles Ökosozialistinnen waren um mich her in Freiburg, diese älteren, mutigen, tollen Frauen. Atomkraft ist scheiße, das haben die Männer gemacht. Sonnenblumen sind gut, denn die alten Hexen haben schon immer so gerne diese Pulverchen aus Kräutern gewonnen und die Männer haben es ihnen verboten. Gut klingt erstmal ganz nett. Wenn man das aber weiterdreht, dann darf man irgendwann auch keine Schuhe mehr anziehen, denn die meisten Schuster sind doch wieder Männer. Das Schlimme ist, da wird also eine soziale Zuschreibung, Frauen sind die Naturwesen, Männer die Unterwerfer der Natur, schlichtweg von der Steinzeit übernommen und positiv gewendet. Wir kriegen die Kinder, ihr schreibt die Gleichungen und baut die Panzer. Naja, es gibt aber eine Menge Kinder, die besser niemand gekriegt hätte, nicht nur eine Menge Panzer, die besser niemand gebaut hätte. In den 90ern gab es in meinen Kreisen eine anspruchsvollere Variante dieses Naturfetisch-Dings. Die Naturwissenschaften, heißt es, das sind so Sachen, die wollen auf Herrschaft über die Natur raus. Das ist Vergewaltigerlogik. Sir Isaac Newton war ein Vergewaltiger. Es gibt da so eine Denkerin, sie heißt Sandra Harding, die hat 1986 ein Buch geschrieben, The Science Question in Feminism. Und da steht drin, die Principia Mathematica von Newton sei a rape manual, eine Gebrauchsanweisung für Vergewaltigung. Ja, was soll man da sagen? Das ist eine sehr traurige Konfusion, nicht weil die Wissenschaft neutral und objektiv wäre und all sowas. Das gibt es natürlich alles nicht, das weiß man auch. Ein Medikament, das Menschen rettet, ist nicht neutral, es ist löblich. Napalm ist nicht neutral, es ist entsetzlich. Ballistische Berechnungen für Geschosse sind nicht neutral. Wenn das Geschoss die Nazis im Bunker trifft, sind es großartige Berechnungen. Wenn es die Partisanen trifft, sind es bösartige Berechnungen. Das ist doch kein Rätsel. Alles, was Menschen machen, wo gekämpft wird, ist nicht neutral. Vielleicht wird es ja mal was Neutrales geben, wenn die Menschen mal eines Tages kapieren, dass sie längst so reich sind in ihrem Austausch mit ihren Lebensgrundlagen, dass diese ganzen antagonistischen gesellschaftlichen Kämpfe nicht mehr so dringend sein müssen. Aber das ist im Moment komplette Utopie. Nein, eine Konfusion ist das, was Frau Harding sagt, weil Frau Harding sich in die Metaphern ihrer Feinde verliebt und sie unkritisch übernimmt, um sie dann zu bekämpfen. Herrschaft über die Natur, Unterwerfung der Natur, was soll denn dieser Blödsinn? Niemand kann dem Wasserstoff befehlen, dass er keiner mehr ist. Niemand kann die Schwerkraft einschüchtern, das sind doch Albernheiten. Woher kommt dieser Unsinn? Als die moderne Naturwissenschaft entstanden ist, da waren ihre Förderer die Mitglieder einer Klasse, die zur Macht strebte, die Bürger, die Kapitalisten. Sie wollten dem Adel und dem absolutistischen Fürsten die Herrschaft entreißen, sie wollten selber zur Herrschaft gelangen. Die Kriegskasse für diesen Kampf holten sie aus ihrer Produktionsweise, aus ihrer Art, Reichtum zu produzieren. Erstens durch Verbesserung der Ausbeutung von Menschen, also durch betriebswirtschaftlich modernisierte Lohnarbeit, und zweitens durch Verbesserung der Ausbeutung der Naturressourcen, also durch Technik. Was wollten sie? Herrschaft. Wie nannten sie also ihre Natur? Erkenntnisgewinnung. Den Weg zur Herrschaft über die Natur. Das ist eine Metapher. Der Techniker sitzt doch nicht auf irgendeinem Thron und sagt zur Natur, das musst du jetzt machen. Und die Natur knirscht mit den Zähnen und macht es halt, weil sie sonst verhauen wird. Die Formulierung Herrschaft über die Natur kommt halt nicht aus der Wissenschaftspraxis, sondern aus der sie umgebenden Ideologie. Aus der Ideologie der sie bezahlenden Bürgerlichen. Man hätte doch auch genauso gut, nein, viel besser sagen können, verbessert der Stoffwechsel mit der Natur. Übrigens sagt Marx so. Da gibt es dann keine Herren, da gibt es Partnerschaft. Aber es sind dieselben Gleichungen. Die Schlausten unter den frühen bürgerlichen Naturdenkern haben das sogar alles schon geahnt. Francis Bacon sagt einmal, Nature to be commanded must be obeyed. Auf Deutsch, wer der Natur etwas befehlen will, muss ihr gehorchen. Aber die Harding glaubt einfach, was die Ideologie sagt und wechselt das Vorzeichen. Das ist erstmal harmlos für sich genommen, es ist halt ein Denkfehler. Wird aber dann schädlich, wenn es sich wie der Schwachsinn von Lysenko unter Stalin im Sozialismus in der Frauenbewegung durchsetzt und Feministinnen plötzlich tatsächlich, wie die Frauenhasser sagen, nicht rechnen können, nicht wissen, was ein Molekül ist oder wie der Erbgang wirklich funktioniert, weil sie es nicht wollen. Der Grund dafür, dass solche Moden manchmal um sich greifen, ist nicht immer die Verwirrung in Frau Hardings Kopf, sondern eben wieder der Unsinn einer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie lassen uns Frauen in der Naturwissenschaft nicht gerne mitspielen, also sagen wir einfach, das ist doch sowieso vom Teufel. Es erinnert mich an eine schöne Beschreibung scheinrevolutionärer Trotzigkeit, die Hermann L. Kremlitzer mal irgendwo aufgeschrieben hat. Geschieht meiner Mutter ganz recht, dass ich mir die Finger abfriere? Was kauft sie mir keine Handschuhe? Soll heißen, der wildeste Rebell ist so dermaßen schießwütig, der schießt sich am Ende sogar selber ins Knie. Nein, beim besten Willen, ich will keine Gesellschaft, die zurück zur Natur strebt. Ich will nicht die Brillen abschaffen, den Zahnersatz, die Zentralheizung, den Computer, das Mikrofon. Und ich glaube nicht, dass das alles Vergewaltigung ist, wenn man das benutzt. Ohne Metaphern geht es freilich nicht. Zusammenhänge sind nicht immer in all ihrer Komplexität darzustellen. Bilder sind wertvolle Abkürzungen, auch Sprachbilder. Aber man darf nicht vergessen, dass es Bilder sind und man muss sie immer wieder überprüfen. Und man muss gelegentlich auch mal einen Hauptsatz mit Nebensätzen zulassen. Das ist wichtiger, als vom Feldherrenhügel aus und abstrakt überhaupt Widerspruch und Nebenwiderspruch zu philosophieren. Denn wenn man sagt, die Frage der Produktion, der Basis ist wichtig und die anderen Erniedrigungs- und Abhängigkeitsprobleme sind unwichtig, dann hat man im Grunde einen ganz ähnlichen Knall wie Frau Harding. Dann verbaut man sich die wichtigste Einsicht zu alledem, die man sich beim Marxismus holen kann, und die sich die Frauenbewegung auch, selbst in ihren bürgerlichsten und problematischsten Teilen, sehr bald bei der Arbeiterbewegung geholt hat. Sie lautet, jede ernsthafte Auseinandersetzung mit Erniedrigung und Abhängigkeit muss da verankert sein, wo die Gesellschaft ihre materiellen Grundlagen herstellt und wiederherstellt. In der Produktion, in der Koordination der Produktion, in der Reproduktion, in der Koordination der Reproduktion. Die Besitzenden müssen an ihrem Besitz angegriffen werden. Alles andere ist Talkshow. Leider auch dieser Abend hier. Aber das macht nichts. Wenn man ein bisschen in die Begriffe guckt, die man hat, wenn man die Sprachbilder mal überprüft, dann ist das kein Luxus. Dann ist das ein Zwischenschritt zwischen zwei Etappen. Und das habe ich heute versucht, unter der Voraussetzung, dass die erste Etappe, die Offensive für den Feminismus, etwa seit den frühen 90ern in den reichen Staaten des Westens und Nordens zum Halten gebracht wurde, auf nicht nur, aber eben auch ökonomischer Basis, und dass man sich seither und mit zunehmendem Abbau der Rechte von Nichtbesitzenden weltweit in der Defensive befindet, egal gegen welche Form der Erniedrigung man kämpft. Auch der Rassismus, auch die Homophobie sind weltweit wieder frecher geworden, seit die kapitalistische Freiheit ihren alten Hauptfeind besiegt hat. Und daran ändern Frauenbeauftragte und Homo-Ehe erstmal wenig. Das wissen in Wirklichkeit alle. Es wird wieder offen im Westen und Norden diskriminiert. Es wird wieder gefoltert. Es werden alte bürgerliche Rechte, Stichwort Überwachung, kassiert. Es wird auf den Osten und Süden gezeigt, die seien so schlimm. Es sitzen aber wieder Nazis in Regierungen, die der Westen und Norden im Süden und Osten umwirbt oder selbst installiert. Es ist nicht die Zeit der Eroberung von besseren Plätzen für Kollektive von Menschen, die man irgendwie als die Diskriminierungsopfer markieren kann. Da kommt man nur raus, wenn man wieder da anfängt, wo die Arbeiterbewegung angefangen hat. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen der Auseinandersetzung klären. Und zwar praktisch klären, nicht nur in Büchern, Artikeln und Diskussionen. Wenn das hier einen winzigen Beitrag dazu geleistet hat, mehr kann es gar nicht, dann war es keine Zeitverschwendung. Vielen Dank.